Hallo. Hallo, das war ja gar nichts gerade. Kannst du nochmal von vorne anfangen? Das war einfach nur Hallo, willkommen, bla. Überhaupt kein Witz dahinter, was die Leute so lieben. Soll ich nochmal neu anfangen? Ja, fang nochmal an. Das Schaumbad, das Schaumbad, das Schaumbad, das Schaumbad. Miau. Das Schaumbad. Miau. Katzenwäsche. Miau. Halli, hallo, Hallöchen. Willkommen zum Schaumbad-Podcast mit Peter und Jean-Paul. Euer Service-Podcast, weil ich habe einen großen Service. Hallo, Peter. Hi, hallo, das war Hi. besser, jetzt auch nicht geil, aber war ganz okay. Ja, wir lassen einfach beide drin, dann ist ja auch egal. Also schneide ich einfach jetzt nicht raus. Nee, Nee. auf gar keinen Fall, das wäre ja Arbeit. Genau. Und ich habe mir tatsächlich gedacht, bevor wir haben ja bestimmt was zu reden, was orange ist und komische Haare hat und seine Anhänger Fellmützen tragen und wo reinlaufen. Aber wir sind ja auch ein Service-Podcast. Und ich habe mir überlegt, am Anfang einen kleinen Service-Blog zu machen, wenn das für dich okay ist. Unbedingt, ja. Ich brauche mal wieder ein bisschen Dienstleistung. Ich habe wenig Dienstleistung. Darf ich dir die Frage stellen, hast du deinen Baum schon entsorgt? Ich hatte nie einen besessen. Noch nie in meinem Okay. ganzen Leben. Ja, ich habe auch keinen Baum dieses Jahr zum Entsorgen, aber trotzdem, wir wissen ja von den Spotify-Statistiken, dass wir mindestens 800 Hörer im Stuttgarter Westen und Norden haben. Deswegen würde ich kurz meinen Service-Blog machen, weil ich bin heute extra die Grünabfall-Sammelstellen abgegangen, Ah, um okay. den aktuellen Stand der Baumquote auch, ist noch Platz, wo bringe ich meinen Baum hin, Das ist einfach durchzugeben. ein Service, den man braucht, ja. Ja, bin ich heute per pedes, wie man so schön sagt, alles abgelaufen. Ja, bitte. Und wo, sagen wir, ich bin jetzt ein durchschnittlicher Bürger aus Stuttgart West. Wo bringe ich meinen Baum hin? Du kannst, und du hast zwei Optionen, bin ich heute abgegangen. Einmal zur Zeppelinstraße gehen, da ist noch relativ wenig los an Bäumen. Und du hast die Möglichkeiten, hoch zur Hauptmannsreute zu gehen. Da war ich heute auch, da ist auch noch Platz, da sind aber schon ein paar mehr Bäume. Der Aber weitere das ist ja Stand alles ist, bergauf. Das ist ja total das ist alles schwierig. bergauf. Da müsste ich den ja da hochzerren. Andere Stände kann ich nicht durchgeben, da müsstest du auf der Homepage gucken. Ich kann nur die aktuellen Stände durchgeben, die sind aber von mir geprüft. Okay. Weiterer Standort, Rehlenbergstraße. Schon sehr viele Bäume, da solltet ihr euch beeilen. Genauso wie oben am Bismarckturm. Da sind zwar weniger Bäume, aber die Bäume sind sehr groß, deswegen ist da wenig Platz. Genauso wie beim Parkplatz Killesberg, sehr viel Platz, aber auch sehr große Bäume. Ja, da wohnen eben Leute mit großen Häusern, die große Bäume haben. Genau, also wie die Autos sind auch doch die Bäume. Du siehst tatsächlich in Stuttgart, je höher du den Berg gehst, nicht nur größere, protzigere Autos, bis hin zur Perversion von protzigen Autos, diese Riesen-SUVs vom Daimler, wo man schon denkt, die haben ein zweites Stockwerk. Nein, du siehst auch genauso große Bäume. Und deswegen ist der Service auch wichtig. Also wir hier unten im Kessel, wir einfachen Bürger, wir kleinen Leute, wir haben noch Platz, weil wir alle winzige Bäume auf die Straße werfen. Sehr schön. Das nennt man übrigens Maisonette-Fahrzeug, die zweistöckigen. Ach so, okay. Haben die auch so einen offenen Balkon dann Ja, im genau. zweiten Stock, Also wo du, man auf den Fahrer das ist runtergucken so kann? mittendrin so eine Treppe, die irgendwie stylisch ist. Ein Fell liegt da auf dem Boden von einem wilden Tier aus Afrika meistens oder vom Nordpol. Und ja, genau, so eine Wendeltreppe. Und das sind Ach schön, ja. Maisonette-Fahrzeuge. Maisonette, also ein MSUV Genau. sozusagen. Maisonette, SUV, die Abkürzung kannte ich mal, gerade empfiehlt sie mir. Irgendwas mit Utility Vehicle. Ja, Sporter Sports vielleicht? Utility Vehicle. Das sind ja Sehr gut. Sportwagen und nützlich sind sie. Sehr nützlich sind Sportlich sie. und nützlich. Sportlich, nützlich, gut. Ja, es gibt ja die M-Reihe von Mercedes, also M300, M400. Das sind, die M-Klasse ist, glaube ich, der SUV von Mercedes. Und das M steht tatsächlich für Maisonette. Maisonette. Ja. Ja, das macht durchaus Sinn, glaube ich sofort. Gut, Würde danke. ich Danke, dass du mir niemals glaubst. hinterfragen. Ja. Bei mir kannst Und du auch immer die glauben. ZuhörerInnen werden dir tatsächlich sofort glauben. Klar glauben die mir. Die glauben mir jeden Scheiß und werfen mir das dann später vor. Genau, wenn sie beim Autohaus beim Daimler stehen und auf einmal merken, da ist gar kein zweiter Stock drin. Genau. Aber Ich hätte kein gern so Problem, ein den Baum Maisonette. könnt ihr trotzdem. Entschuldigung, Peter. ich hab dir reingequatscht. Ich wollte auch nur sagen, sie sollen sich keine Sorgen machen. Den Baum können sie wegbringen. Und du kannst auch einen Baum in dem Auto aufstellen. Ja, stimmt. Das ist gut. Solche Leute, die einen Maisonette-SUV haben, die brauchen ja noch einen Weihnachtsbaum für ihr. Fürs Auto einfach. Ja, der Wagenbaum, so nennt man den auch, ja, glaube ich. Und wir. Der Wagenbaum. Ja, und wir hetzen immer gegen die. Aber die haben ja auch ihre eigenen Probleme. Ja, nämlich zwei Ablageplätze. Ja, der Ablageplatz am Bismarckturm ist bedenklich eng. Da sollte die Stadt auch handeln und alles wegbringen, weil sonst werden in der Stadt Stuttgart kann man gelbe Karten schreiben, wo die Stadt dann aktiv werden muss oder antworten, wenn du ein Anliegen hast. Mhm. Und ich glaube, diese gelben Karten liegen da auch überall in dieser Wohnküche. Also das ist eine eigene abgetrennte Küche, aber man hat in der Mitte noch so eine Insel, wo man kocht. So stelle ich mir die Küchen davor. Und da liegen schon immer diese gelben Karten, damit man sich beschweren kann. Praktisch, praktisch. Wo gibt's die? Wo kriege ich die gelben Karten? Liegen die irgendwo aus? Weil ich bräuchte eine. Ich habe nämlich heute was beobachtet. Fühle mich so ein bisschen wie ein Blockwart und dachte, das muss ich eigentlich muss ich die Bullen rufen, wenn ich's ernst. Ich glaube, da kannst du auch online tun. Ah, okay. Tatsächlich, ja. Weil ich bin heute an einem Fitnessstudio, glaube ich, sowas vorbeigelaufen. Und die hatten offen. Da drin war ein Yogakurs. Ich habe dann mal durchs Fenster geschielt. Da waren, weiß nicht, 10, 15 Damen und Herren, die geturnt haben. Ja, und seit den Querdenkern wissen wir ja, die Yoga-Szene ist total verknüpft. Oh ja, stimmt, ja. Deswegen finde ich gut, dass du dann jetzt selbst aktiv geworden bist, weil die sind wahrscheinlich auch bewaffnet und haben Wikingerhelme ja. Und Pelzmützen. Nee, aber mal ganz im Ernst, das ist auf die Idee kommt man vorher gar nicht, dass man in irgendein Fenster reinschielt und beobachtet, was illegal ist. Ich habe mich direkt gefühlt wie so ein, weiß nicht, wie so ein Blockwart. Ja, so, muss ich melden. Das ist auch so die persönliche Enttäuschung irgendwie, wenn man sich selbst brav an Regeln hält, da möchte man keine Regelbrecher sehen. Ich glaube so, wir werden später sehr gute konservative Bürger noch. Wir werden ganz eklig. Weil wir diesen Reflex schon in uns haben. Ja, und jetzt langsam kommt er durch. Ja, spätestens 2024 wählen wir CDU. Ja, und im Jahr vorher, 2023, besteht unser Podcast auch nur noch darin, dass wir Leute anklagen. Also tatsächlich auch Leute, die wir auf der Straße gesehen haben, mit Personenbeschreibungen und stellen dann immer Fotos online. Oh ja. Und reden nur über ihr Fehlverhalten. Also unser Podcast ist kein Crime-Podcast, sondern er ist so ein Denunzianten-Podcast. Ja, Denunzianten, aber so auf Ordnungsamt-Niveau. Also es ist nicht wirklich eine Straftat immer, aber das ist halt so, ja, das ist kein soziales Verhalten. Obwohl man sich auch eigentlich sozial verhalten sollte. Siehst du, in mir steckt es schon drin. Ja, ja, das kommt. Bald sind wir soweit. Ja, schauen wir mal. Vielleicht wird die CDU ja auch noch vollständig vernichtet dieses Jahr. Dann können wir die gar nicht mehr wählen. Von Flair. Nee, wie hieß der Typ? Rezo. Rezo, ja. Er zieht das heute noch durch. Aber im Moment vernichtet sich ja eher die SPD, indem sie den Populismus für sich entdeckt hat, weil Bundeswahl ja ist. Was meinst du damit, diese Impfgeschichte? Ja. Ja, da habe ich mich auch etwas geärgert über die SPD. Die ist ja gerade erst gestartet. Und wenn man dann schon wieder den Reflex hat, Jens Spahn in Schutz nehmen zu wollen, dann stimmt was nicht. Ja, ist ekelhaft, oder? Oder ja. Wir sind einfach wirklich alt und bald CDU-Wähler. Ja, das ist doch super. Dann, dann haben wir es hinter uns. Wenn wir jetzt noch diesen Reflex haben und Friedrich Merz irgendwann gut finden, ja, dann helft uns bitte. Also wirklich jetzt, das ist wirklich jetzt an alle da draußen, die uns jetzt in den Ohren haben. Sobald wir hier anfangen und irgendwas Positives über Friedrich Merz sagen, dann helft uns. Ja, also bitte. Wie müsst ihr entscheiden, aber bitte helft uns. Ruft dann die Feuerwehr ein. 112. Ruft einfach die Feuerwehr. Ja. Oder wählt mal 911 und guckt, was passiert. Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn man 911 wählt in Europa. Ui. Wollen wir das mal? Jetzt sind wir gerade per digital wieder verbunden und telefonieren ja zeitgleich. Wollen wir das mal im nächsten Podcast, wenn wir endlich nochmal zusammensitzen? Ja. Einfach mal machen. Gute Idee. Dann machen wir das doch ja, mal einfach. Mach mal. Genau. Hoffentlich vergessen wir das nicht. Hast du bei dir kommt ja nichts weg. Könntest du ein Post-it an die Wanne kleben, vielleicht bei dir? Boah, bis ich das finde, dann müsste ich erstmal los, mir Post-its kaufen, ist aber schon nach 8, ich darf nicht aus dem Haus. Ja gut, dann also lass mal. Ich bin zuversichtlich, wir denken ja, dran. Ja, natürlich wir denken dran. Wir haben dran, ja. Unglaublich große Gehirne. IQ, ja. Zusammen haben wir ein IQ von 4. 4. Ja, jeder 2 oder 1,3 irgendwie so. Ja, ich würde sagen eine gerade Zahl, dann können wir besser teilen, sonst wird es ja so kompliziert. Nee, du hast 3 Punkte, ich habe 1 Punkt oder andersrum. Achso, nee, ich würde 2,2 haben, damit wir besser teilen können, weil dann ist 2,2. Achso. Ja. Okay. Gut. Apropos Friedrich Merz. Weißt du, kleines Ratespiel, weil wir wollen ja bestimmt jetzt noch ein bisschen über Kapitol quatschen. Kleines Ratespiel. Welcher europäische Staatsmann hat... Friedrich Merz. Den... Nein, ausnahmsweise nicht. Okay. Also wirklich europäischer Staatsmann, also oberster Mann beziehungsweise Frau im Staat. Aber das ist ein Mann. Welcher europäische Staatsmann fand die Bewertung der Krawalle zu harsch und fand eigentlich total legitim, was da passiert ist? Puh, im Kapitol. Also ein Staatsmann, Stürmung. Heißt das im Amt auch? Oder? Im Amt, ja. Ich weiß, Viktor Orban wahrscheinlich, wer sonst? Volltreffer. Ja, klar. Genau. Das ist ja so der europäische Donald Trump. Genau, eigentlich. Genau. Ja. Das ist das Schlimmste, was wir hier haben, so auf dieser Seite des Atlantik. Ja, er sieht auch so ein bisschen aus wie die europäische Version. Ein bisschen zu viel in der Sonne gelegen, anstatt sich einzuschmieren. Die Haare sind eher dünn, aber dafür echt. Und auch das Gesicht ist so ein bisschen... europäischer, einfach so knödelig. Knödelig. Im Gegensatz zu Donald Trump, der ein perfektes, wunderschönes Gesicht hat. Ja, aber du weißt ja nicht, wie das echte Gesicht drunter ist. Du siehst ja nur unter den Augen, da stimmt was mit der Farbe nicht, aber auch mit der Deckung irgendwie. Ja. Und Viktor Orban ist einfach so die europäische, die unveränderte Version. Einheitlich irgendwie. Grau. Einheitlich grau. Der sieht halt auch tatsächlich einfach auch osteuropäisch grau einfach aus. Aber das sind die Vereinigten Staaten von Europa, hat auch ein vereinigte Gesichtsfarbe. Das hat sie. Im Gegensatz zur amerikanischen Union. So ungefähr. Ja. Übrigens, schwieriger Begriff. Ja. Amerikanische Union hat haben die Nazis die Vereinigten Staaten genannt. Ehrlich? Ja. Habe ich mal irgendwo gehört, dass Hitler die amerikanische Union. Ach, schön. Also A, ich habe was gelernt, danke. Bitte? Und B, du hast Hitler untergebracht. Ja, sehr gut. Ja, Bundeskanzler hatten wir auch schon ein bisschen. Ja, und Bundeskanzler hatten ja bis vor Angela Merkel immer einen Penis. Ja, und ja, das Ding ist, bist du bereit für einen Mann als Bundeskanzler? Ich bin eigentlich, ist Deutschland so weit, dass für einen Mann als wieder Bundeskanzler? Wieder zurückzugehen? Nee, ich hätte tatsächlich lieber eine Frau, muss ich ehrlich sagen. Ja, also, I don't feel it, sagen ja die jungen Leute heute. Auch in Anbetracht der Kandidaten wäre ich tatsächlich auch so für eine Frau. Es kann nicht schlimmer werden irgendwie. Ja. Also als die Männer, die zur Auswahl stehen. Besonders der eine. Ja, der eine. Ich sag nicht wer, Viktor Orban. Viktor Orban wäre ein beschissener Der deutsche Viktor Orban. Aber Friedrich Viktoria Merz. Orbana wäre geil. Das ist, Viktoria Orbana klingt auch wie ein netter Fußballclub irgendwie. Stimmt, ja. Oder eine Pornodarstellerin. Ja, ich finde eher wie ein Fußballclub. Irgendwie im Europapokal spielt der VfB Stuttgart als nächstes gegen Viktoria Orbana. Genau, und alle machen sich drüber lustig. Ja, scheiß Europa League, da muss man irgendwelche Käfer in sonst wo nach Rumänien fliegen. Nach Viktoria Orbana, wo soll denn das sein? Genau. Ja. Wenn ich cool. Fußballfan wäre, der zu Auswärtsspielen fliegt, in Europa-Leagues und so weiter, fände ich es viel geiler, irgendwie nach Orbana oder in irgendwelche moldawischen Käfer zu fliegen, als jetzt nach Madrid oder Mailand. Oder? Stimmt. Ja. Ja, also mal was anderes einfach. Ja, genau. Apropos Moldawien, Georgien. Ja, gute Überleitung, ja, bitte. Ja. Heißt ja im englischen Sprachraum auch Georgia. Ja. Also wenn man es falsch ausspricht oder auch ein bisschen anders eintippt. Tatsächlich wurde mir heute die lustige Geschichte erzählt, dass, und dazu gibt es tatsächlich auch ein Bild, einer der schlauen Trump-Supporter, die das Kapitol gestürmt haben, tatsächlich Google benutzt hat. Also das können sie. Und er hat sich eine Flagge besorgt. Und zwar, um die unter seine Rebellen-Südstaaten-Flagge an den Mast noch eine zweite zu machen, an seine Stange. Und zwar hat er nach der Flagge von Georgia geschaut, hat aber die georgische Flagge dann schnell geshoppt, um die unter seine Flagge zu machen, weil Georgia ja auch tatsächlich wegen der Senatssitze auch ein wichtiger Staat, aber nur kurzfristig war. Aber er wusste die Staatsflagge scheinbar nicht, hat gegoogelt und hat sich eine Georgienflagge besorgt. Das Also ist genial. dieser Trump-Supporter hat gestern für die Südstaaten und für Georgien gekämpft. Hey, muss einer machen, weil Georgien wird genauso von Russland unterdrückt wie die Vereinigten Staaten von Amerika. Genau. Und jetzt bin ich am Überlegen, das wird Georgien nicht gerecht, irgendwie, dass so ein Trump-Supporter die unterstützt. Wollen wir Georgien unterstützen? Ja, bitte, wie denn? Als das Schaumbad unterstützt Georgien, so wie Böhmermann auch in Fest und Mit Flauschig. einem Song Weiß gar nicht. oder einem eine Nee, einfach wir Aktion. unterstützen Georgien. Also, dass wir das einfach öffentlich kundtun, das reicht ja meistens auch. Ja, gute Idee. Genau. Sollen wir das Also, jetzt ich glaube, kurz Böhmermann hat machen? auch einen afrikanischen Staat. Äthiopien hat er, glaube ich, unterstützt. Ja. Und wir unterstützen Sehr Georgien. schön. Genau, und kleiner Hinweis, warum Georgien auch unterstützenswert ist. Schaut euch mal die Schrift an, die Schrift. Also, die haben nicht das Alphabet, das wir hier benutzen, sondern die haben ganz besondere Zeichen und die sehen wirklich geil aus. Also, das würde ich mir fast tätowieren lassen. Okay, also dann haben wir auch einen Grund, warum wir Georgien unterstützen, wegen der Wir mögen die Schrift. Schrift. Kennst du die Schrift? Hast du die mal Okay. gesehen? Ich glaube Ja, weil, ja, also das also ist jetzt kein die geht Witz. so in Kyrillische rein, Ja, gell? nee, Aber das noch ist schnörkeliger, was ganz schnörkelig. anderes. Es ist mit nichts vergleichbar. Also es ist jetzt wirklich mein Ernst. Es sieht wirklich geil aus. Okay, dann gucke ich mir die, also wenn wir fertig sind, schaue ich mir nur noch georgische Schriften an. Wir unterstützen Georgien und würden dann aber auch tatsächlich eine Dankeskarte aus Georgien erwarten, weil wenn Trump-Supporter sie unterstützen, das wird ihnen auch nicht sehr recht sein. Das wird das jetzt machen. Also, bitteschön. Ja, ich bräuchte jetzt eine Ja. kurze Pause, während wir Georgien unterstützen. Von der ganzen Unterstützerei bin ich durstig geworden. Echt, okay. Wir treffen uns einfach nach einem kurzen Bingeling wieder hier, oder? Sollen wir einen Break in der Machen wir doch Katzenmischung immer, machen? oder? Nee, machen wir Oder dann nie. war ich einfach, das weiß ich doch nicht. Ich bin doch neu in der Katzenwäsche. Okay. Aber wenn du möchtest, können wir auch eine Pause Nee, dann machen. lass weiterlaufen. Dann erzähl du was und ich Ja, aber du still hast meinen kein Durst. Getränk. Ja, ich bin gleich wieder Ja. da. Du redest. Nee, pass auf, Ja. du läufst schnell und ich gebe noch ein bisschen die Grünabfallstände durch. Ich war gestern auch eine Runde. Dann gebe ich einfach noch den Stand von Sehr gestern gut, ich durch. bin ja auch in An 12 Sekunden verschiedenen wieder da. Sammelstellen. Okay. Gut, der Service richtet sich jetzt eher nach Stuttgart Süd. Die Sammelstelle am Marienplatz ist sehr voll. Hauptsächlich kleine Bäume, aber dafür sehr getürmt. Wenn Sie Ihren Baum auf den Turm werfen, bitte passen Sie auf, es könnte eine Baumlawine ausgelöst werden. Stuttgart Lehenviertel, Lehenstraße 3. Alles cool, da liegt nur eine kleine Nordmanntanne. Die kleine Nordmanntanne möchte da auch abgeholt werden, weil da ist gar keine Sammelstelle. So, Bist du wieder da, ja, Peter? hallo. Sehr gut. Ich habe zwei Warnmeldungen auch noch rausgeben Ja? können. Also alles gut, ja. Gut. Wollen wir über Biberfälle reden? Über Biberfälle, Ja. über amerikanische Parlamentsgebäude, Ja, unter anderem. also man stellt sich ja schon die Frage, also bei dem schockierenden Pullis von Rechtsextremen, die ja wirklich also zum Teil Zeug getragen haben, wofür du in Deutschland im Knast landen würdest, und zwar vollkommen zu Recht. Ja, Meinungsfreiheit. Ja, aber Meinungsfreiheit hat ja auch zu Recht seine Grenzen. Aber warum ziehe ich mich als politischer Protestierender, und der Typ scheint das ja häufig zu machen, warum ziehe ich mir Biberfelle oder sonstige Felle? Die Fellquote und Wikingerhelmquote war sehr hoch. Ich kann dir das erklären. Du kannst das erklären. Ja. Das ist nämlich tatsächlich meine Frage. Ich lehne mich zurück und höre dir zu. Okay, hast du mal ein modernes Multiplayer-Spiel im Videospiel gespielt? Also sowas wie Fortnite, Warzone, World of Warcraft, was auch immer. Nein, habe ich tatsächlich nicht. Da ist es gang und gäbe. Die Spiele sind ja alle umsonst. Und ja. Dafür gibt es verschiedene Skins, nennt man das. Also du kannst dir für deinen Charakter oder deine Waffen oder deine Fahrzeuge oder was weiß ich, dir Texturen kaufen sozusagen und anziehen. Und dann siehst du halt abgefahren aus. Und dadurch, dass die ja, also so wird das Geld generiert. So generieren die Umsatz mit den Spielen, weil die Spiele selber sind umsonst. Deshalb schaukelt sich das hoch zu immer abgedrehterem Zeug. Und irgendwann hat man halt so einen komischen Fellanzug an und einen Wikingerhelm auf, einfach um sich abzuheben von der Masse. Und genauso war es beim Sturm aufs Kapitol auch. Alle haben irgendwelche Amerika-Pullis oder KZ-Pullis getragen und hatten Oakley-Brillen auf. Und er wollte sich abheben von denen. Er wollte rausstechen auf den Fotos. Hat ja geklappt, offensichtlich. Okay, also der Typ kommt scheinbar aus der Gaming-Szene. Klar. Ja. Dann hatte Horst Seehofer ja doch recht, die Gaming-Szene problematisch ist, ja. Ja, nicht nur Horst Seehofer, alle hatten sie recht. Alle, die es gesagt haben, aber Horst Seehofer hat es am charmantesten gesagt. Genau. Ja, aber das finde ich tatsächlich sehr interessant, ja. Weil ich habe mich tatsächlich gefragt, warum, also auch überhaupt die Fail-Quote war sehr hoch. Ja. Dass man so ein bisschen verrückt aussehen muss. Also alle sahen eigentlich verrückt aus, aber die da waren. Ich habe tatsächlich immer, wenn sowas los ist in Washington oder sonst wo, bei Black Lives Matter und so, habe ich das auch mal nach dem Wetter. Wetter Washington D.C. gucke ich jedes Mal, wenn da was abgeht. Und es war schon... Das ist relativ kalt. Es war schon kühl jetzt auch. Also es war so ein bisschen wärmer als hier, so 6 Grad. Aber abends geht es dann auch mal auf 0 runter. Und dann brauchst du halt mal einen schönen Nerz. Oder ja gut, wenn du oberkörperfrei bist, brauchst du den erst recht. Da hast du recht. Ganz genau. Also war eigentlich... Der Nerz ist die Jack Wolfskin-Jacke des US-Amerikaners, der protestiert. Ja, also, genau. Ich sag mal, deutsche Protestbürger hätten eine Jack-Wolfskin-Jacke an. genau. Und der US-Amerikaner nimmt halt seinen Biberpelz und mit. Eine Oakley-Sonnenbrille. Eine Oakley-Sonnenbrille gehört zur Grundausstattung. Ich glaube, die muss man tragen, wenn du dazugehören willst, zu diesen militanten Trumpisten. Ja, also die kriegen die wahrscheinlich auch tatsächlich, die wachsen mit denen. Also die, gerade in den Südstaaten wirst du mit so einer, als Republikaner mit einer Oakley-Brille geboren und die wächst mit. Also das erste sozusagen organische Material, was auch mitwächst als Brille. Also die passt sich ihrem Träger an. Ja. Wenn man den Bundestag besucht, kann man ja machen als Besucher, das Parlament sich angucken, Reichstagsgebäude besuchen, Führung, bisschen zugucken. Und das ist möglich, und ja. Und die haben sicher auch ein Pfundamt, oder? Wenn du da irgendwie deine Festsportdose vergisst oder dir deine Kopfhörer rausgefallen sind oder dein Ladegerät oder so, dann kannst du bestimmt anrufen und sagen, du wirst dann weitergeleitet zur Fundamtstelle vom Reichstag. Glaubst du, das Kapitol hat auch sowas? Erstens. Und zweitens, glaubst du, da sind jetzt echt viel Kram auch, oder? Wahrscheinlich. Da müsste viel Kram sein. Bei denen ist ja eigentlich schon viel auch runtergefallen auch wahrscheinlich. Beim Klettern. Ja, und da die Leute sich ja beim Straftatbegehen stolz gefilmt haben, kann ich mir auch zutrauen, dass ein paar dabei sind, die tatsächlich dann mal im Fundbüro des Kapitols anrufen würden und sagen, ich habe meine Oakley-Brille verloren. Ja, genau. Also und dann natürlich die Rückfrage ist, welche? Ja, die haben da weil da liegen Tausende. Halt 50 Oakley-Brillen rum. Ja, Tausende Oakley-Brillen. 200. Wie viele waren es? Wie viele Menschen waren in dem Gebäude? Gibt es da Zahlen? Ja, ich habe keine belastbare Zahl. Ich habe aber tatsächlich zwei Beobachtungen gemacht, die mich tatsächlich enorm irritiert haben auf Fotos. Und bei dem einen bin ich mir sicher, dass Originalbilder waren auch. Und zwar waren sehr viele Polizisten da, die offensichtlich Fahrradpolizisten sind. Die hatten Fahrradhelme an über ihrer Uniform. Polizisten? Und dann habe ich mich gefragt, ja, also die Polizisten tatsächlich. Weil ich habe... Also die das Kapitol schützen sollten. Okay. Habe ich... Oder waren tatsächlich Protestler in Polizeiwesten mit Fahrradhelm. Also beides ist natürlich möglich. Also dann ist die Frage, wo kommen die an die Polizeiwesten? Oder aber, und sie sahen eher aus wie uniformierte Polizisten tatsächlich, die standen auch in einer Reihe. Warum muss ich an so einem Tag die Fahrradpolizisten herrufen? Und wo war die Nationalgarde, von der Trump ja immer redet? Hat er die tatsächlich zu einem Grillfest eingeladen, sodass die armen Washingtoner Fahrradpolizisten auf einmal anradeln mussten und sich in so einem Mob ziehen. Ja, die waren nicht da, weil ja nur weiße Demonstranten da waren. Deshalb braucht man ja keinen, nicht besonders viel Schutz. Stimmt, ja. Ja, gut. Also hauptsächlich weiße. Das Schlimme ist, in den USA würde tatsächlich noch immer gedacht, ja, stimmt. Ja. Und die zweite Beobachtung, die ich gemacht habe, aber da bin ich mir unsicher, weil das habe ich irgendwo im Netz gesehen, dieses Foto, aber da war eine Frau tatsächlich in einem Rollstuhl, eine sehr bewegungsbeeinträchtigte Frau in einem Rollstuhl. Auf welcher Seite? Die tatsächlich keine Bahn... auf Seite der Protestierenden, aber im Kapitol. Okay. Und da fragt man sich halt schon, wie sind die Schutzmaßnahmen, wenn jemand, der nicht über Barrieren kann... Stimmt, ja. Also Barrierefreiheit find Sturm ich, find ist ich begrüßenswert. Ja. Barrierefreiheit finde ich sehr begrüßenswert, aber im Falle eines Schutzes eines Staatsgebäudes sollte man tatsächlich Barrierefreiheit nicht zu ernst nehmen. Also da tatsächlich mal einfach ein Fragezeichen hinter. Ja, gut, vielleicht war der Eingang halt offen. Das ist ja oft so, dass man, weiß ich nicht, also ich arbeite auch in einem staatlichen Gebäude. Nachts kommt man da nicht mehr durch den normalen Eingang rein, dann muss man durch den Eingang rein, wo man sonst reingeht, wenn man keine Treppen steigen kann. Ah. Und vielleicht war der einfach noch offen. Bitte nutzen Sie den Rollstuhleingang nach 20 Uhr. Irgendwie so. Und die war durch Zufall auch einfach da. Dann hat ihr irgendjemand... Ja, der wird nicht geschützt, Trump weil Sie wissen ja, da darf ja jeder rein. Und ich meine, was soll so ein Rollstuhlfahrer ausrichten, denken Sie sich. Und dann lassen Sie den halt offen. Stimmt, ja. Ja. Ja, was ich mir überlegt habe, als alle jetzt gesagt haben, das ist die dunkelste Stunde für Amerika und so weiter. Also es kam ja aus vielen Mündern, auch von Biden und so zum Beispiel. Ja. Ich habe mir gedacht, was Amerika jetzt noch retten könnte. Bist du gespannt? Ja, ich bin gespannt. Was Amerika jetzt noch retten könnte, wäre ein oder zwei Flugzeuge in ein oder zwei Wolkenkratzern. Ah. Wenn das jetzt noch passieren würde. Dann wäre das aber auch tatsächlich, also dann könnte man die dunkelste Stunde nochmal wiederholen. Und zwar könnte man dann wirklich davon reden, weil dann ruft Trump noch in seinen letzten Tagen das Kriegsrecht aus und da haben ja wirklich manche Panik vor. Ja. Und er würde Kriegsrechtpräsident wahrscheinlich sogar bleiben. Und das wäre nicht nur die dunkelste Stunde Amerikas, sondern Trump im Amt, weil er Kriegsrecht aufrufen konnte, der Krieg würde tatsächlich, würde den 1000-jährigen Krieg übersteigern. Ah nee, den 100-jährigen Krieg übersteigern. Weil Trump halt einfach im Amt bleiben wollte. Wenn du es so formulierst, dann ist es gar nicht mehr witzig. Ja, danke. Ich wollte dir den Witz kaputt machen. Da sind Menschen gestorben, Peter. Ja. Okay. Warum lachst du, wenn Menschen sterben? Ja, oh Mann. Das war ein Verlegenheitslachen, weil ich mich nicht für dich schäme, aber ich sehe wieder dein spitzbübiges Grinsen nicht und hab damit, und deswegen muss diese digitale Schaumbatterei auch irgendwann wieder aufhören. Ja. Weil ja. Immer diese Angst vor dir. Ja, aber das mit dem Kriegsding, also das habe ich eben noch, weiß nicht, vor ein paar Stunden, ich glaube Pelosi, das ist die, was bei uns Schäuble ist Pelosi in Amerika. Ja. Also die Vorsitzende des Kongresses irgendwie so. Wolfgang oder Pelosi. Sozusagen. Dr. Wolfgang Pelosi. Dr. Wolfgang Pelosi. Die hat nämlich gesagt, ja, wir müssen jetzt vorsichtig sein, weil Trump kann ja theoretisch noch einen Atomschlag anordnen. Ja, ja. Wenn jemand wie Pelosi, also so, über sowas machen wir natürlich schon immer Witze, so ein verrückter, haha, der hat die Atombombenknöpfe. Aber wenn selbst so eine Pelosi sowas sagt. Ja, mir macht sowas auch Angst. Das ist echt gruselig, wenn die schon an sowas denken. Also ich finde deinen Einwurf ja auch ganz gut, weil ich tatsächlich auch glaube, die dunkelste Stunde für Amerika war wahrscheinlich eher 9-11 als Sturm auf Kapitol. Ja, so in der modernen Geschichte. Genau, natürlich. Und ja. Zeitgleich kann man auch überlegen, ja klar in der modernen Geschichte, aber zeitgleich kann man auch überlegen, ist die dunkelste Stunde nicht schon seit Trump im Amt ist, weil er hat bei weitem genug angestellt und das hier ist ja nur das Resultat seiner Hetze von 4 Jahren. Ja. Aber mir macht wirklich Angst, dass dieser Mann tatsächlich noch eine Atombombe losschicken könnte. Also, weil ja, er ist ja jetzt gerade gekränkt. Er durfte ja zum ersten Mal nicht mehr, weil seine ein paar von seinen Freunden, in Anführungszeichen, also die Republikaner jetzt natürlich das sinkende Schiff verlassen, ist er jetzt gekränkt und musste zugeben und zum ersten Mal ein Statement machen, wo er nicht mehr die sagen konnte, ihm wurde die Wahl gestohlen. Und deswegen kocht der innerlich, dieser Donald Trump. Zeitgleich wurde er bei Facebook komplett geblockt jetzt, bis nach der Amts... Also deswegen, da brodelt etwas in Donald Trump. Und das ist, glaube ich, keine gesunde Sache. Also das ist keine gute Sache. Nee, gute Sache ist es nicht. Aber mich hat dieses Statement gestern Nacht, also Stand, was ist heute? Der 8. Januar, also am 7. Januar gestern, hat er ja dieses Video noch veröffentlicht. Wo er sagt, ja, chillt mal, also wo er wirklich zurückgerudert hat. Ja, genau. Dieses Video meine ich. Das hat sich ein bisschen falsch angefühlt, als würde er mit einer Waffe bedroht werden, so hat es gewirkt. Er wurde auch tatsächlich, also er wurde dazu gedrängt, dieses Video aufzunehmen, haben alle Kommentatoren gesagt. Also von seinen Verbündeten, von seinen Vertrauten seiner wurde Gang auch gesagt, mach doch mal lieber. Ich glaube auch tatsächlich, dass Trump wahrscheinlich jetzt gerade runter in den Bunker geht und da nochmal Melania heiraten wird. und seine Kinder mit Ziancali vergiftet. Ja, ja, genau. Also Goebbels Hitler in einer Person sozusagen nachspielt, weil seine Ehre so gekränkt ist. Aber das wird auch ganz. Melania bringt die um oder Donald selber? Ja, Melania hat den Martha Goebbels Gesichtsausdruck dafür. Die kann das besser. Ah, also da ist Melania wirklich besser qualifiziert. Und ich mag auch die Vorstellung, wie Ivanka zum Beispiel da liegt, die natürlich alles mitbekommt. Und dann so ein, du bist auch gar nicht meine Mutter, was willst du denn jetzt? Und dann knack und die Trump-Familie. Und dann irgendwann. Irgendwann sehen wir Bruno Ganz als Donald Trump in Der Untergang 2. Endlich eine Fortsetzung. Bruno Ganz, 2060. 2060 in Der Untergang 2, die Fortsetzung. Ja, bis dahin könnten wir den doch eigentlich spielen, oder? Wir könnten Bruno Ganz spielen, als Donald oder Trump. Oder Donald Trump. Ich will Donald Trump spielen 2060 bei der Verfilmung von dem ganzen Scheiß. Ah du, das, vom Typen her können wir da, glaube ich, also... Wenn ich uns zwei jetzt so vom inneren Auge als alt sehe, wäre mir tatsächlich ein schönes Duo. Entweder spiele ich dann Melania, aber noch besser, glaube ich, kann ich Mike Pence verkörpern. Ja, du machst Pence, ich wäre Donald, weil wir sehen uns schon auch ähnlich. Wir haben Haare und keinen Bart. Genau. Ja. Und sind eigentlich die gleiche Person, wir zwei. Sollen wir gegen Ende unseres Podcasts, wir haben die halbe Stunde gerissen, das ist fast eine normale Folge, wollen wir die trotzdem Katzenwäsche nennen? Ja, wir müssen nur jetzt langsam die Kurve kriegen, bevor wir die 35 Minuten knacken. Sollen wir am Ende dieses Podcastes, am Ende der Katzenwäsche tatsächlich die Bombe platzen lassen? Welche Bombe? Die Bombe platzen lassen. Wir sind wie eine Person. Soll ich die Bombe platzen lassen am Ende? Ja, bitte. Ich bin ganz gespannt. Okay. Ich weiß gerade gar nicht, was du meinst. Ja, du musst jetzt ganz so tun. Tyler Peter Durden. Ah, okay. Ja. Jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Wir, das Schaumbad, sind eigentlich eine Person. Wir sind Jean-Paul Peter. Unser Nachname ist Peter und unser Vornamen sind Jean-Paul. Wir spielen diesen Podcast. Also ich. Genau. Ja. Ich ändere immer meine Stimme. Jetzt spreche ich wie Peter. Jetzt spreche ich wie Jean-Paul. Ja. Du, du, du, where is my mind? Where is my mind? Gib mir deine Hand. Where is my mind? Where is my mind? Warum stürzen draußen Wolkenkratzer ein? Keine Ahnung. Haben wir eigentlich gerade Fight Club gespoilert? Bisschen, oder? Ja, aber wer den heute nicht gesehen hat, der ist selbst schuld. Und ist jetzt auch zu spät, weil es ist ein bisschen schwieriger, heute zu gucken, als vor 20 Jahren, als er rauskam. Genau, also ihr seid zu spät dran. The Sixth Sense könnt ihr auch vergessen. Guckt, wenn ihr alte Filme gucken wollt, guckt Stirbt langsam oder Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug. Genau. Die Filmtipps. Oder hört alle Schaumbad-Folgen nochmal. Und hört alle Schaumbad-Folgen nochmal währenddessen an. Das passt auch gut zusammen. Weil ganz kurz, wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, wir sind so erfolgreich, dass unsere Followerzahlen rückläufig sind. Oh, okay. Das ist ein Fortschritt. Das ist ein Fortschritt, ja. Aber das ist ein Fortschritt. Es gibt viel Konkurrenz mittlerweile, aber ich wäre traurig, wenn wir wieder unter die vierstellig rutschen. Da müssen wir performen. Ja. Wir müssen performen. Ja, drückt auf diesen Folgen-Button, genau, in eurem liked Spotify. Uns, schickt uns Geld via Steady. Wir haben da zwar gar keinen Account. Unterstützt schickt uns einfach Geld an die 4. Ja. Haben wir doch schon mal. Gibt uns, genau. Postleitzahl ist 4. Und Bankleitzahl auch. Liked uns bei iTunes oder wie auch immer. Auch da sind wir nett, aber liked uns da einfach mal. Genau, und abonniert uns bei YouTube. Genau. Einfach Schaumbad eingeben, alles abonnieren. Genau, alles mit Schaumbädern einfach abonnieren. Und die Glocke drücken. Und drückt die Glocke. Genau, und den Daumen runter immer, weil wir so anti und cool sind. Wir sind sau cool. Wir sind so dermaßen cool. Cool. Okay, dann hören wir uns einfach das nächste Mal in der Woche oder so. Und ihr geht jetzt ins Bett, weil jetzt ist schon sehr spät. Genau. Findet meine andere Hälfte auch. Und wir singen. Ich finde es schön, wenn wir die Leute mal raussingen. Wir sagen aber diesmal vorher Tschüss und dann endet das einfach, oder? Müssen wir schon wieder singen? Na gut, okay. Also du machst Where Is My Mind und ich mach die Melodie. Nee, ich will machen. Okay, dann mache ich die andere Melodie. Okay. 3, 2, 1. Du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du. Stop.